16. Das Geständnis eines Rabbiners. Übersetzung aus einer Abhandlung über den Ursprung der Protokolle der Weisen von Zion. Von Alexander Retschwolodow, Generalleutnant der zaristischen russischen Armee. Um die Frage nach dem Ursprunge der Protokolle der Weisen von Zion zu erhellen, überreiche ich hier den Auszug aus einem Briefe vom 8. Oktober 1928, der mir nach Chao, einer Stadt in unmittelbarer Nähe von Paris, wo ich zu jener Zeit meinen Wohnsitz hatte, zugeschickt wurde. In Beantwortung Ihres Briefes vom 1. Oktober dieses Jahres beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, dass ich bereit bin, in dem gegenwärtigen Briefe nochmals alles zu bestätigen, was ich Ihnen im Monat Dezember 1924 über Savelich Konstantinowitsch, verstorben 1926, geschrieben habe. Um die Wahrheit an den Tag zu bringen, erkläre ich mich damit einverstanden, dass man meinen Brief vor die breite Öffentlichkeit bringt, jedoch unter der Bedingung, dass man meinen Namen nicht bekannt gebe, denn, wie ich Ihnen schon schrieb, wohnen meine nächsten Verwandten in Sowjetrussland, und wenn die Autoritäten des Sowjets erführen, dass ich der Verfasser der oben dargelegten Mitteilungen bin, dann würde meinen Verwandten, dessen bin ich sicher, das traurigste Ende drohen. Deswegen bitte ich Sie, meinen Namen bis zu dem endgültigen Sturze des bolschewistischen Regimes und dem vollen Ende der jüdischen Herrschaft in Russland nicht zu veröffentlichen. Nach diesem Hinweis teile ich Ihnen das Folgende mit. Im Februar 1924 verweilte ich eine Woche in dem Kloster des heiligen Paratkeva nahe dem Dorfe Petskovci in Serbien. Die letzten Tage meines Aufenthaltes beschloss ich, die Bekanntschaft mit Savelich Konstantinowitsch, eines bejahrten Literaten, zu machen, der, wie ich vernommen hatte, in demselben Kloster wohnte. Ich wollte mich besonders mit ihm über L.H. Tikhomirov, einen der Organisatoren der Ermordung des Zaren Alexanders II., der ein Theoretiker der Alleinherrschaft geworden war, unterhalten. Ich fand SCF Horn in einem Zimmer des Klosters, dessen Ausstattung überaus dürftig, ja selbst armselig für ein Kloster war. Ich fand in der Person des Savelich Konstantinowitsch einen sehr alten Mann, er war nahe an die 80 und auch einen Kranken, der aber seine Gedanken noch ganz gut beisammen hatte. Ich bemerke dies, dass man nicht denken soll, SCF Horn hätte einen durch das Alter geschwächten Geist gehabt. Er machte auf mich den Eindruck, dass er ein sehr gut erhaltenes Gedächtnis hätte. Er sprach mit viel Wärme und Lebhaftigkeit, wenn auch im Anfange unserer Unterredung eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legte. Wir sprachen viel mit ihm und ich bedauerte sehr, dass der alte Gelehrte, der wohl bald seinem Ende nahe war, niemand in seiner Nähe hatte, der alles aufzeichnete, was er erzählte. Am Abend vor meiner Abreise vom Kloster von Petskovski unterhielten wir uns mit Savelich Konstantinowitsch fast die ganze Nacht durch. Betreffs dessen, was für Sie von Interesse ist, teile ich Ihnen nach der Erzählung von Savelich Konstantinowitsch das Folgende mit. Savelich Konstantinowitsch Efron, sein Pseudonym als Schriftsteller ist Litwin, Verfasser von Schmuggler, Redakteur der monarchischen Zeitung Das Licht, herausgegeben zu St. Petersburg durch Komarow, engsten Mitarbeiter von Schubinski bei der Herausgabe des Geschichtsboten, war Jude. Er machte seine Studien in einer jüdischen Schule und war in seinen jungen Jahren Rabbiner. Später bekehrte er sich zum Christentum und wurde von den Juden wegen seines Abfalles vom Glauben als Verräter verfolgt. Sie begingen selbst Attentate auf sein Leben, raubten ihm seinen Erbteil und so weiter. Dann vollendete er seine Studien an der Bergbauschule zu St. Petersburg. Er hatte einige Zeit Verbindungen, wenn auch gelegentliche, mit den Revolutionären. In kurzen Worten, er hat die revolutionären Kreise recht gut gekannt und er hat sie auch zu gleicher Zeit in seinem Buche über die Unruhestifter beschrieben. Nachdem er endgültig ein Mann der Rechten geworden war, wurde er reaktionärer Schriftsteller. Er gab sich wenig mit seiner Spezialität Bergbauingenieur ab. Seine rechte Beschäftigung, die die Richtung seines Lebens bestimmte, war die Literatur. Bis zu einem sehr hohen Alter, bis zum Tage, wo ich mich mit ihm in dem Kloster unterhielt, im Jahre 1924, war Savelich Konstantinowitsch ein höchst typischer Jude geblieben und das sowohl durch seine äußere Erscheinung wie auch durch den Anstrich seiner Sprache. Er liebte sein Volk glühend und erklärte es auch immer wieder, aber er war tief betrübt, dass dieses Volk auf dem Irrwege wäre und durch seine geistigen Führer auf einem falschen und unheilvollen Wege geführt würde, Auch tadelte er diese Führer leidenschaftlich. Wir sprachen mit ihm über die Protokolle der Weisen von Zion. Savelli Konstantinowitsch erklärte mir ausdrücklich, dass ihm in seiner Eigenschaft als Rabbiner der wesentliche Inhalt der Protokolle der Weisen von Zion seit langem recht gut bekannt war. Lange Jahre vor dem Erscheinen der Protokolle in der christlichen Presse. Er erzählte mir nicht nur das, dessen Zeuge er gewesen war, sondern auch die Ereignisse, an denen er teilgenommen hatte. Zur Zeit, wo er Rabbiner war, ereignete es sich, dass die Polizei der Verwaltung von Wilna sich eines Tages auf die Anzeige eines anderen Juden hin in dem Hause eines Juden sehr wichtige Dokumente bemächtigte, die die Geheimnisse des Judentums enthielten. Die lokale russische Polizei, die sich der in Frage stehenden Dokumente bemächtigte, war allem Anschein nach sehr weit davon entfernt, ihre ganze Bedeutung oder Wichtigkeit zu begreifen, denn sie waren hebräisch geschrieben und, soweit ich mich der Erzählung des CSF-Hunds erinnere, sogar in Althebräisch. Deswegen wandte sich die Polizei sofort nach der Erfassung der Dokumente an den Rabbiner Efron und legte ihm nahe, dieselben in das Russische übersetzen zu lassen, indem sie ihn aufforderte, das Haus des Chefs der Bezirkspolizei nicht zu verlassen, solange die Übersetzung nicht beendet sei. Die Lage Efrons war äußerst schwierig. In seiner Eigenschaft als Rabbiner hätte er gern das Geheimnis, das der Polizei in die Hände gefallen war, verhüllt gelassen, aber er sah nicht, wie er sie in das Licht führen konnte. Trotzdem hintergingen die Juden die Polizei. Die jüdischen Kreise wurden schnell über den Verrat eines ihrer Glaubensgenossen, durch den wichtige jüdische Dokumente von der Polizei beschlagnahmt worden waren, unterrichtet, und man machte sich in aller Eile an die Arbeit, deren Spuren verschwinden zu lassen. Man machte mit den verräterischen Juden den Anfang. Man ermahnte ihn und man brachte ihn so weit, seine Tat zu bereuen und, da die Polizei weiter Vertrauen in ihn setzte, wurden mit seiner Hilfe die Dokumente wieder entwendet. Durch die Vermittlung dieses Juden wurden die Verbindungen mit dem isolierten Efron, der nicht in dem Hause des Chefs der Bezirkspolizei eingesperrt war, sondern recht sorgfältig gefangen gehalten wurde, wiederhergestellt. Und man forderte von Efron, die authentischen Dokumente seinen Glaubensgenossen auszuliefern, die er nach der Aufforderung der Polizei übersetzen sollte, und an ihrer Stadt andere Dokumente, die ihm durch den jüdischen Verräter in seine sorgfältige Klausur überbracht worden waren, zu übersetzen. Es gelang vollkommen, diesen Plan in die Tat umzusetzen und, anstatt der durchtriebenen Dokumente, gelangten gewisse religiöse jüdische Dokumente harmlosen Inhalts, durch Efron ins Russische übersetzt, in die Hände der Polizei. Soweit die Darstellung, wie ich sie in meinem Gedächtnis behalten habe, die mir S.C. Efron, ein in den Wissenschaften erfahrener Mann und früherer Rabbiner, gab, der die letzten Tage seines Lebens in einem orthodoxen Kloster verbrachte und der nach der Aussage mehrerer Laien und Priestermönche ein aufrichtig gläubiger und tief religiöser Mensch war. Was nun mich anbetrifft, so empfand ich ein ganz besonderes Gefühl der Wiederaussöhnung mit dem jüdischen Volke dadurch, dass ich einen jüdischen, christlich-orthodoxen Greis sah und auch hörte, der mit aufrichtiger innerer Anteilnahme von seinem verirrten Volke und mit Entrüstung von seinem geistigen Führern sprach. Genehmigen Sie den Ausdruck meiner aufrichtigen Gefühle der Hochachtung, Georg, Rittmeister der Kavallerie, Paris, den 8. Oktober 1928. Der oben angegebene Brief ist gegengezeichnet durch Basile Timotejew, Erzpriester der russischen Kirche zu Paris in der Rue de Odessa 18 und wird durch das folgende Stück begleitet. Pfarrer der russischen orthodoxen Kirche von der Erscheinung der Heiligen Jungfrau zu Paris, Rue de Odessa, Paris, 14. den 8. Oktober 1928, Nummer 102, Eid. Ich verspreche und schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, auf sein heiliges Evangelium und auf das lebenspendende Kreuz, dass ich, ohne mich durch die Bande der Freundschaft, der Verwandtschaft, noch durch die Hoffnung auf Belohnung oder irgendwelche anderen Gründe verleiten zu lassen, bei meinem Gewissen in dieser Angelegenheit die reine und volle Wahrheit sagen werde und dass ich nichts von dem, was ich weiß, verschweigen werde, indem ich mich daran erinnere, dass ich von all diesem vor dem Gesetze und vor Gott am Tage seines letzten Gerichtes Rechenschaft ablegen muss. Zur Bekräftigung meines jetzigen Schwures küsse ich die Worte und das Kreuz meines Erlösers. Dieser Schwur wurde abgelegt durch den Rittmeister der Kavallerie, Georg, Gegenzeichnung. Dieser Eid betreffend der Erzählung von S.C. Ephron über die Protokolle der Weisen von Zion wurde vor dem Erzpriester Basileus Timotheus abgelegt